Der Hund der Goten, der Hund Gottes. Es sind die Westgoten in Spanien, die, außer dass sie bei vielen Leuten dort blaue Augenfarbe und blondes Haar hinterlassen haben, die Überlieferung der Einweihung des Sternenweges waren, der über die geheimnisvollen Bernsteinstraßen in das Polargebiet des Nordens führt. Louis Carpentier, der fanatisch gegen die Deutschen und gegen das Nordische ist, will absichtlich von dieser Sachlage nichts wissen und er verlegt den polaren Ursprung der großen Überlieferung des Goldenen Bandes zum Atlantik hin. Die Westgoten sind ein außergewöhnliches Volk. Von ihren Anfängen her sind sie Eingeweihte. Da sie den Namen Gottes als Gattungsnamen angenommen haben, können sie anders auch gar nicht sein. Godo von Visigodos kommt von God, Gott. Es gibt die Ostgoten, die leuchtenden Goten, leuchtend wie das goldene Vlies, und die Westgoten, die weisen Goten. Sie waren Bewohner des mythischen Asgard und Midgard, auch Ort der Mitte im Kaukasus, und werden von den Elementarwesen angegriffen und mussten, angeführt von ihrem heldischen Gott Wotan oder Odin, nach Westen auswandern. Ihre geheimnisvolle Sprache ist die der magischen Runenzeichen. Diese Runen schwingen im zwischenatomaren Bereich und haben Macht über den Stein, den Baum, die gesamte Natur, die Himmel und die Sphären. Nach einer Voraussage werden sie, angeführt vom Weißen Ritter, Asgard wiedererringen. Gibt es zwischen dem Weißen Ritter etwa eine Verbindung zu der arischen Legende der Hindus vom Weißen Ross, auf dem einst Vishnu daherreitet, um am Ende des Kali-Yuga Recht zu sprechen und zu richten? Die Westgoten sind Wissende und ihre Bildung und Gesittung, die Zivilisation, ist erhaben und gerecht. Ihr wirklicher Ursprung liegt im hohen Norden und ihre tiefe Sehnsucht geht zum hohen Norden, zu Luzifer, dem Gott des befeuchtenden Lichtes, zur weißen Sonne, zum Berg der Offenbarung in der tiefsten Mitternacht, zum Stern von El Ella. Das Langudok der Katharer ist westgotisch. Die westgotischen Könige sind Arianer, das heißt Ketzer. Sie sind Anhänger des Arius, der behauptete, der Sohn sei nicht unsterblich, da er ja vom Vater gezeugt wurde. Rom wird ihm das nicht verzeihen. Eine ganze Reihe gegen das Germanentum gerichteter Legenden, zu deren Fürsprecher sich Carpentier macht, wirkt sich noch bis in unsere Tage ungünstig auf die völkerkundlichen Gegebenheiten des Westgotentums, des katharischen Südfrankreich und des verborgenen Spanien aus. Carpentier glaubt auch, dass die Basken atlantischen Ursprungs mit ihrer heiligen Sprache beauftragt seien, die Überlieferung der Einweihung des Pilgerweges von Compostela, des Sternenweges, zu hüten und dass die Druiden wahrscheinlich die Magier der baskischen Götter und Heldensagen gewesen seien, die Maxayaun, die Herren über die Naturgewalten. Die irische Legende berichtet, dass die Druiden aus Spanien gekommen sind. Vielleicht sind diese die Tuatas de Danann der Sagen, die göttlichen Lehrmeister, die vom Sterne, von der Venus gekommen sind. Trotzdem ist es jedoch eher möglich, dass das Geheimnis bei den Kagots, den Bewohnern der katharischen Pyrenäen, liegt. Auf der spanischen Seite nennt man sie Agotes, die Leute aus dem Tal von Baztán, Navarra. Jene geheimnisvollen, verbannten Wesen, die sich seit Jahrhunderten hinter den Gebirgsketten verbergen, wie von einem Fluche verfolgt. Man beschuldigt sie, das Kreuz Christi angefertigt zu haben. Sie tragen auf ihrer Schulter das wahre Zeichen des Gänsefußes in roter Farbe. Sicherlich waren es Anhänger Luzifers, des Gottes der Verlierer. Man kennt die Bedeutung des Namen Kagots, den man ihnen beigelegt hat, nicht. Man vermutet, Kanegots, wieder taucht der Begriff Hund auf, hier Hund Gottes. Otto Rahn meint, der Begriff sei abgeleitet von Katara, Kataro und Gote. Die Kagots wären somit die letzten Nachkommen der nicht bekehrten Katara, der Rasse der Westgoten, Germanen, Niederländer, Hyperboreer. Sie sind weiß, blond und helläugig. Im Gegensatz zu dem, was Carpentier glauben machen will, geht die Überlieferung weit zurück, noch über Atlantis hinaus, dessen systematisches Versinken noch gar nicht so lange her ist und in wiederholten Schüben stattfand. Und in diesen gesamten südeuropäischen Gebieten war einst eine nordisch-germanische Zivilisation hyperboreischer Überlieferung verbreitet, mit der Erinnerung an die verloren gegangene Liebe, mit ihrem Heimweh und ihrer Minne, was alles vom christlichen Rom aus den Tiefen seiner semitischen Seele zutiefst gehasst wurde. Carpentier verbreitet dieses römische, lateinische, judeo-christliche Vorurteil, diesen wilden Hass gegen alles germanisch-hyperboreische, katharische, ketzerische, luziferische und sonnenhafte weiter, in Unkenntnis der planetarischen Einweihung und einer früheren polaren Kosmogonie, eines Prologes zur Geschichte, wie Bredjajew sagen würde. Im Süden und in den Gebieten der Pyrenäen stellten die Kagurts ebenso ein Geheimnis dar wie die weißen Ureinwohner Indiens, die Todas, und heute möglicherweise auf eine diesen Völkerschaften ähnliche Abstammung hin, die von einem polaren Hauptstamm des mythischen Nordens, der verschwundenen Erde im hohen Norden, losgerissen wurden. Ich habe diese weißen Ureinwohner im Gebiet von Mysore im Uttarakhand in Südindien gesehen, wie sie in Hütten ähnlich den Iglus wohnten, die, wenn auch aus Stroh und geflochtenen Zweigen bestehend, auf eine sehr alte Möglichkeit zum Überleben im Eise hindeuten. Sie ähneln den keltischen Palossas in Galizien mit ihren Runddächern. Die chilenische Rasse. In dem Buche »Raza Chilena« von Nicolas Palacio geäußerten Gedanken sind von Francisco A. Encina in seiner Geschichte Chiles und in seinem Buch »Ponales« aufgegriffen worden. Er behauptet, dass der chilenische Charakter westgotisch sei. Zufolge des in dem Königreich Chile andauernden Krieges, der nahezu 400 Jahre währt und gegen die kriegstüchtigen Einwohner geführt wird, verlieren die spanischen Kriegsscharen hier mehr als das Doppelte an Menschen als bei der Eroberung des übrigen amerikanischen Kontinents. Es bildet sich in Chile ein kriegerischer Geist heraus und es formt sich daraus eine harte, widerstandsfähige Rasse, denn es sind Westgoten, die von Spanien als Verstärkungen nachkommen, sich mit den eingeborenen Kriegern vermischen und die in dem ganzen Gebiet nahezu 400 Jahre lang ein Leben führen, wie in einem Truppenlager. Die vor mehr als 100 Jahren von Vicente Pérez Rosales begünstigte deutsche Einwanderung findet beim Chilenen, in welchem nach Hans F. K. Günther das nordische Element und nach Spengler der Geist des Preußentums vorherrscht, wobei beides mehr im Sinne von Rassengeist als biologisch aufzufassen ist, eine verwandte Geisteshaltung vor. Der Spiritualismus kommt von den Kelten, den Germanen, vom Arier des hohen Nordens, von den alten Galiziens, Kastiliens und der Berge Asturiens. Chile ist das Land des einsamen Sternes, Venus Luzifers und des umgekehrten Hyperborea des Südpols, des tiefen Südens. Der Gral der Katharer aus den Pyrenäen, der Gral des Pilgerweges von Compostela, des magischen Mittelpunktes, des San Juan de la Pena, des Smaragdedelsteins, der Schale der Wiederauferstehung und des Lebens, sie sind in das Land des einsamen Sternes und in die Oase des Südpols gebracht worden. Nach Chile kommen auch die Basken, die sich völlig den übrigen dort lebenden Volksstämmen angleichen, so dass sie ihre Sprache völlig vergessen. Und das ist schade, denn es kann sein, dass es den Basken als ihre Sendung aufgetragen war, die uralte Sprache vollkommen zu bewahren, die nach Ansicht von Carpentier die heilige Sprache der Atlanter gewesen sein soll.